Gott war so gut, er war bei mir, als die Stürmen des Lebens ich stand. Er bewahrte und führte mich sicher, auch wenn ich ihn nicht immer verstand. Kraft aus der Fülle, jeder Segen kam aus seiner Hand, auch in Fragen und schweren Entscheidungen gab er mir seinen Rat und Verstand. Dies sag ich allen zum Zeugnis, für den Herrn leben hat sich's gelohnt. Er gab Sieg in so mancherlei Kämpfen und mit Freude hat er mich belohnt. Gott war so gut zu mir, Gott war so gut zu mir. Ich lobpreise den Herrn, niemals war er mir fern. Ja, Gott war so gut zu mir. Bald werde ich vor ihm stehen, meinen Heiland, der alles mir war. Für sein Werk, das auf Erden geschah. Gott war so gut zu mir, Gott war so gut zu mir. Ich lobpreise den Herrn, niemals war er mir fern. Ja, Gott war so gut zu mir. Ja, Gott war so gut zu mir.